Und woher quillt, von wannen ein Gesetz, unweiblich du vergibst mir, unnatürlich, dem übrigen Geschlecht der Menschen fremd? Fern, aus der Urne alles Heiligen, o Jüngling, von der Zeiten Gipfel nieder, den Unbetretenen, die der Himmel ewig in Wolkenduft geheimnisvoll verhüllt. Der ersten Mütterwort entschied es also, und dem verstummen wir, Neridensohn, wie deiner ersten Väterworten du. Sei deutlicher. Wohlan, so höre mich. Wo jetzt das Volk der Amazonen herrschet, da lebte sonst, den Göttern untertan, ein Stamm der Skythen, frei und kriegerisch, jedwedem andern Volk der Erde gleich. Durch Rhein schon nannte von Jahrhunderten den Kaukasus, den Frucht und Blüten sein, als Vexuris, der Äthioperkönig, an seinem Fuß erschien. Die Männer rasch, die kampfverbunden vor sich niederwarf, sich durch die Täler goss und Greis und Knaben, wo sein gezückter Stahl sie traf, erschlug. Das ganze Prachtgeschlecht der Welt ging aus. Die Sieger bürgerten barbarenartig in unsere Hütten frech sich ein, ernährten von unserer reichen Felderfrüchten sich und voll der Schande Maß uns zuzumessen, ertrotzten sie der Liebe Gruß sich noch. Sie rissen von den Gräbern ihrer Männer die Frauen zu ihren schnöden Betten hin. Vernichtend war das Schicksal, Königin, das deinem Frauenstaat das Leben gab. Doch alles schüttelt, was ihm unerträglich der Mensch von seinen Schultern sträubend ab. Den Druck nur mäßiger Leiden duldet er. Durch ganze Nächte lagen still und heimlich die Frauen im Tempel Mars und hüllten weinend die Stufen mit Gebet um Rettung aus. Die Betten füllten, die entweihten sich mit blankgeschliffenen Dolchen an, gekeilt aus Schmuckgeräten bei des Herdes Flamme. Nur die Hochzeit ward des Äthioperkönig Vexuris mit Tanais, der Königin Ahart, der Gäste Brust zusammen damit zu küssen. Und als das Hochzeitsfest erschienen war, stieß ihm die Königin ihren in das Herz. Mars an des schnöden Stadt vollzog die Ehe. Und das gesamte Mordgeschlecht mit Dolchen in einer Nacht ward es zu Tod gekitzelt. Solch eine Tat der Weiber lässt sich denken. Und dies ward jetzt im Rat des Volks beschlossen. Frei wie der Wind auf offenem Blachfeld sind die Frauen, die solche Heldentat vollbracht und dem Geschlecht der Männer nicht mehr dienstbar. Ein Staat, ein Mündiger sei aufgestellt. Ein Frauenstaat, der das Gesetz sich würdig selber gebe, sich selbst gehorche, selber auch beschütze. Und Tanais sei seine Königin. Der Mann, des Auge diesen Staat erschaut, der soll das Auge gleich auf ewig schließen. Und wo ein Knabe noch geboren wird von der Tyrannenkuss, da folge er gleich zum Orkus noch den wilden Vätern nach. Der Tempel Ares fühlte sich sogleich gedrängt mit Volk, die große Tanais zu solcher Satzung Schirmerin zu krönen. Gerade als sie im festlichsten Moment die Altarstufe stieg, um dort den Bogen, den großen goldenen des Skythenreichs, den sonst die Könige geführt, zu greifen von der geschmückten Oberpriesterin Hand, ließ eine Stimme also sich vernehmen. Den Spott der Männer werd er reizen, nur ein Staat wie der, und gleich dem ersten Anfall des kriegerischen Nachbarvolks erliegen, weil doch die Kraft des Bogens nimmermehr von schwachen Frauen, beengt durch volle Brüste, leicht wie von Männern sich regieren würde. Die Königin stand einen Augenblick. Doch als die feige Regung um sich griff, riss sie die rechte Brust sich ab und taufte die Frauen, die den Bogen spannen würden, und sank zusammen, ehe sie noch vollendet. Die Amazonen oder Busenlosen. Hierauf ward ihr die Krone aufgesetzt. Nun denn beim Zeus. Die brauchte keine Brüste, die hätte ein Männervolk beherrschen können. Und meine ganze Seele beugt sich ihr. Still auch auf diese Tat ward's, Peleide. Nichts als der Bogen ließ sich schwirrend hören, der aus den Händen leichenbleich und starr der Oberpriesterin da niederfiel. Er stürzt, der große Goldene des Reichs, und klirrte von der Marmorstufe dreimal mit dem Gedröhn der Glocken auf, und legte stumm wie der Tod zu ihren Füßen sich. Fürwahr, ein Traum, geträumt in Morgenstunden, scheint mir wahrhaftiger als der Augenblick. Doch weiter. Wie? Du bist den Schluss noch schuldig. Denn dieser überstolze Frauenstaat, der ohne der Männerhilfe entstand, wie pflanzt er doch ohne Hilfe sich der Männer fort? So oft nach jährlichen Berechnungen die Königin dem Staat ersetzen will, was ihr der Tod entrafft, ruft sie die blühendsten der Frauen. Warum lächelst du? Wer, ich? Mich dünkt, du lächelst, Liebe. Deiner Schöne. Ich war zerstreut, vergib. Ich dachte eben, ob du mir aus dem Monde niederstiegst. So oft nach jährlichen Berechnungen die Königin, was ihr der Tod entrafft, dem Staat ersetzen will, ruft sie die blühendsten der Frauen von allen Enden ihres Reichs nach Themyscyra hin und fleht im Tempel der Artemis auf ihre jungen Schöße den Segen keuscher Marsbefruchtung nieder. Ein solches Fest heißt, still und weich gefeiert, der blühenden Jungfrauenfest. Wir warten stets, bis, wenn das Schneegewand zerhaucht, der Frühling den Kuss drückt auf den Busen der Natur. Der Gott zeigt uns durch seine Priesterin ein Volk an, keusch und herrlich, das statt seiner als Stellvertreter uns erscheinen soll. Des Volkes Namen und Wohnsitz ausgesprochen ergeht ein Jubel nun durch Stadt und Land. Marsbräute werden sie begrüßt, die Jungfrauen, beschenkt mit Waffen von der Mütterhand. Der frohe Tag der Reise wird bestimmt. Gedämpfter Tubenklang ertönt, es schwingt die Schar der Mädchen flüsternd sich zu Pferd. Und still und heimlich, wie auf wollenen Sohlen, geht's in der Nächte Glanz durch Tal und Wald zum Lager fern der Auserwählten hin. Das Land erreicht, ruhen wir an seiner Pforte uns noch 2 Tage, Tier und Menschen aus. Und wie die feuerrote Windsbraut brechen wir plötzlich in den Wald der Männer ein und wehen die reifsten derer, die da fallen, wie Samen, wenn die Wipfel sich zerschlagen in unsere heimatlichen Fluren hin. Im Tempel der Diana pflegt man ihre durch heiliger Feste rein, von denen mir bekannt nichts als der Name Rosenfest, und denen sich bei Todesstrafe niemand als nur die Schar der Bräute nahen darf, bis uns die Saat selbst blühend aufgegangen. Beschenken sie wie Könige zusammt und schicken sie am Fest der reifen Mütter auf stolzen Prachtgeschirren wieder heim. Dies Fest dann freilich ist das frohste nicht, Neridensohn. Denn viele Tränen fließen, und manches Herz von düsterm Gram ergriffen begreift nicht, wie die große Tanais in jenem ersten Wort zu preisen sei. Was träumst du? Ich? Du. Geliebte, mehr als ich in Worte eben fassen kann. Und auch mich. Denkst du also zu entlassen? Ich weiß nicht, Lieber. Frag mich nicht. Seltsam. Doch einen Aufschluss noch gewährst du mir. Wie fass ich es, dass du gerade mich so heiß verfolgtest? Erschien, ich sei bekannt dir. Allerdings. Wodurch? Willst du der Törichten nicht lächeln? Ich weiß nicht, sag ich jetzt, wie du.